Ihr hört jetzt die Infoansage des Antifa-Telefons. Nach dem folgenden Ansagetext könnt ihr uns selbst eine Nachricht hinterlassen. Stand unserer Meldungen ist Freitag, der 15. Juli um 22 Uhr. Berlin und Rüdersdorf in Brandenburg. Am vergangenen Sonnabend, dem 9. Juli, fand hier ein bundesweites Neonazi-Treffen statt, an dem über 1000 Rechtsradikale teilnahmen. Offiziell galt das Ganze als Konzert mit dem braunen Klampenbarden Frank Rennicke, der alte und neue Nazi-Schlager vor frenetisch zujubelndem Nazi-Publikum zum Besten gab. Die Polizei war mal wieder auf dem rechten Auge blind und bewies glanzhafte Untätigkeit, obwohl auf dem Treffen auch verbotene Nazi-Symbole gezeigt worden sein sollen. Teilweise wurden sogar die kurz- und langhaarigen Anreisenden verschiedener Altersgruppen von den Grünröcken zum Veranstaltungsort, dem Kulturpalast Rüdersdorf, einem stalinistischen Prunkbau in neoklassizistisch-imperialistischer Bauweise, geleitet. Der örtliche Bürgermeister versuchte in heldenhafter Widerstandsart stundenlang ohne Erfolg die Polizei zum gewaltsamen Einschreiten zu bewegen. Inzwischen wurde von etablierten Politikern in bekannter Manier wieder einmal tiefste Betroffenheit zu den Vorgängen geäußert. Das erwartete Bauernopfer blieb nicht aus. Der zuständige Polizeieinsatzleiter, der bereits einen Tag zuvor durch den brandenburgischen Innenminister den Befehl zur Verhinderung auch einer friedlichen Rennicke-Veranstaltung erhalten hatte, wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Besonders die Tatsache, dass dieser auch noch Sonderstraßenbahnen für die heimfahrenden Nazimassen besorgt hatte, lässt eine heimliche Sympathie mit der braunen Heulboje Frank Rennicke vermuten. Daher nie wieder Faschismus, nie wieder braunen Badengesang.